Nummer 3. Schumann, guten Tag. Lange hier. Guten Tag, Frau Schumann. Herr Lange, wo sind Sie? Es tut mir leid. Mein Auto ist kaputt. Ich komme mit dem Bus. Ich bin um 2:30 da. Geht das? Ja, Herr Lange, das geht. Also bis 14.30 Uhr. Schumann, guten Tag. Lange hier. Guten Tag, Frau Schumann. Herr Lange, wo sind Sie? Es tut mir leid. Mein Auto ist kaputt. Ich komme mit dem Bus. Ich bin um 2:30 da. Geht das? Ja, Herr Lange, das geht. Also bis 14.30 Uhr.